alt musst du schlafen, dein Bett ist gemacht. Gott und die Englein halten Wacht. Lob und Preis und Dank und Ehre, das Vater dir nur allein gehören. Dir nur allein und unserem Herrn Jesu Christ, der bei dir sitzt und in dir ist. Nun ist bald wieder ein Tag vollbracht. Morgen kommt ein neuer, dazwischen die Nacht. Freu dich, mein Kindlein, was du